Lektion 3 A2 Zentrale Notaufnahme, städtisches Klinikum, Schwester Silvia Müller. Ja, okay. Verstehe. Männlich, circa 30 Jahre, intubiert und beatmet. Messerstecherei in der Wohnung, dann ist er aus dem ersten Stock gesprungen. Aber kein Schädel-Hirntrauma. Gut, ich gebe das weiter. Thoraxdrainage, wo? Ach so, links. Ja. In 5 bis 10 Minuten. Dr. Kadivi?